Ich nannte das ungarischen Gulasch, aber jeder anständige Ungar hätte sich beim Anblick die Augen zugehalten. Am Nachmittag gingen wir gemeinsam auf die Pirsch. Am nächsten Tag hielten wir mittags ein Picknick auf der Lichtung ab, von der aus wir am anderen Ufer des Bachs, der an diesem Tag mehr ein Fluss war, unsere Nelly Belly stehen sehen konnten. Butch hatte Sandwiches gemacht, was man ihm zutrauen durfte. Dazu gab es frisches Wasser aus unserem Brunnen und Obsttörtchen Marke Hostess als Nachspeise. Heidelbeere für mich, Apfel für Butch. »Hast du ein einziges Stück Wild gesehen?« fragte Butch und leckte sich den Zuckerguss von den Fingern. »Naja, die Obsttörtchen hatten eigentlich keinen richtigen Zuckerguss, nur eine seltsame Beschichtung, die aber lecker war.« »Nicht die Spur. Heute nicht, gestern nicht. Aber du weißt ja, was die alten Jäger sagen. Das Wild weiß, wann November ist und versteckt sich.« »Ja, da könnte durchaus was dran sein«, sagte Butch. »Nach Halloween lässt es sich kaum noch blicken. Und wie steht's mit Schüssen? Welche gehört?« Ich überlegte. »Gestern ein paar, heute noch keinen.« »Willst du mir erzählen, dass wir vielleicht die einzigen Jäger im 30-Meilen-Wald sind?« »Bestimmt nicht. Der Wald von hier bis zum Darkscore Lake gilt ja nicht umsonst als das beste Jagdgebiet von Castle County. Kurz nachdem ich heute Morgen losgegangen bin, habe ich zwei Kerle gesehen, die mich aber nicht. Einer davon könnte der Schwachkopf Freddy Skillins gewesen sein, der Typ, der sich gern als Schreiner ausgibt.« Er nickte. »Ich war auf dem Buckelgrat unterwegs. Da habe ich auf der anderen Seite drei Männer gesehen, angezogen wie Mannequins von L.L. Beans und mit Gewehren mit Zielfernrohr. So gut wie sicher nicht aus Maine. Und auf jeden, den wir entdecken, kommen vermutlich 5 bis 10 weitere. Da müsste es häufig knallen, weil nicht alles Wild nach Kanada gewechselt sein kann, stimmt's?« »Na, klingt unwahrscheinlich«, sagte ich. »Das Rotwild ist irgendwo da draußen, Butch.« »Wieso haben wir dann keins gesehen?« »Und hör doch mal.« »Worauf denn?« »Halt einfach mal die Klappe, dann hörst du's. Oder eben nicht, meine ich.« Ich hielt die Klappe. Ich hörte das Brausen vom Jalassi her, der zweifellos die Widerlager der Brücke weiter unterspülte, während wir hier im Gras saßen und Obsttörtchen verputzten. Ich hörte das ferne Brummen eines Flugzeugs, vermutlich auf dem Flug zum Portland Jetport, sonst nichts. Ich sah zu Butch hinüber, er beobachtete mich ohne zu lächeln, ganz ernst. »Keine Vögel«, sagte ich. »Genau, dabei sollte der Wald voll davon sein.« Im nächsten Augenblick ließ eine Krähe ein lautes Krächzen hören. »Da hast du's«, sagte ich und fühlte mich tatsächlich erleichtert. »Eine einzelne Krähe«, sagte er, »großartig, wo sind die Wanderdrosseln?« »Nach Süden geflogen?« »Noch nicht, nicht schon alle. Wir mussten Kleiber und Kardinäle hören, vielleicht sogar einen Goldzeisig, auf jeden Fall aber massenhaft von unserem Landesvogel, der Schwarzkopfmeise. Aber es gibt nicht mal einen popligen Specht.« Im Allgemeinen ignorierte ich die Hintergrundgeräusche im Wald, man gewöhnte sich daran. Aber Butch hatte eine interessante Frage aufgeworfen: Wo waren die Vögel? Und dazu kam noch etwas anderes. »Die Eichhörnchen«, sagte ich, »die müssten überall herumflitzen, um sich auf den Winter vorzubereiten. Ich glaube, ich habe ein paar gesehen, die...« Ich brachte den Satz nicht zu Ende, weil ich mir da gar nicht so sicher war. »Das sind die Außerirdischen«, raunte Butch mit scherzhafter Gruselstimme. »Vielleicht schleichen die sich gerade jetzt durchs Unterholz an, mit ihren Desintegratorstrahlern.« »Ah, du hast den Artikel im Castle Rock Call gelesen«, sagte ich, »den über die fliegende Untertasse.« »Nicht Untertasse, sondern Zigarre«, sagte Butch, »eine fliegende Zigarre.« »Ah, der Tipperio von Planet X«, sagte ich. »Scharf auf Erdenfrauen.« Wir sahen uns an und kicherten.